Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Fangen wir an, spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck dran, geht's ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, schön. Der gute alte Stein. Und wer fängt jetzt an? Ich fange an. Gerne. Ja, heute, hallo alle zusammen. Hier spricht Pia Wildfellner. Und Thomas. Kalbürger. Heute widmen wir uns der Basis eines jeglichen Ernährungskonzepts etc. Die Basis sein? Hast du dich schon darüber informiert, um was es geht? Na, natürlich. Ja, also ich habe es so erzählt stehen. Mehrmals. Trinken. Das Trinken? Ja, schätze mal, der menschliche Körper besteht ja ziemlich viel aus Trinken. Kann man das so sagen? Nein, ja, schau. Ja. Aber bevor wir eigentlich zu unserem Thema kommen, wie geht's dir heute? Etwas unausgeschlafen, weil ich eine kurze Nacht hatte, aber ansonsten ist alles gut. Wie geht's dir, Pia? Ich fühle mich voll auf menschlichen Drogen. Das Cortisol hat mich so intus. Stresshormone, wenn das schon gleich so in der Früh anfängt. Du hast das ja schon erlebt. Ich bin total hibbelig. Überhaupt, egal wo ich heute war, überall habe ich einen Kaffee gekriegt. Die Qualitäten haben variiert, ja, muss man gestehen. Also, kann auch nicht überall gleich gut sein. Nein, gar nicht. Aber ich bin da ziemlich gut auf Koffein und Cortisol. Also es ist eine geile Mischung. Fetzt. Damit heute ja noch durch. Aber sonst ist halt wenigstens ist der offizielle Part vorbei, der offizielle Teil des heutigen Tages. Ja, und wenn man dann heimkommt und dann noch so ein geiles Essen kriegt, dann... Apropos, da war man wieder bei den kulinarischen Highlights, bitte. Also die Woche mein kulinarisches Highlight war. Ich glaube nicht, dass das Essen war, es tut mir ganz leid. Aber gestern habe ich ja einen ziemlich langen Tag gehabt. Das ist gleich von der Früh an losgegangen. Ich habe voll viel organisiert, dann bin ich am Nachmittag eben in die Ordination gefahren, habe Beratungen gemacht und dann bin ich heimgekommen, habe noch voll viel dann noch geschrieben und noch Informationen an meine Patienten geschickt und weißt du, was ich mir dann gemacht habe? Nein. Hast du es nicht gesehen? Es war nur eingeworfen. Ah, Zwetschgenknödel. Und sie waren so geil. Die gekauften Zwetschgenknödel. Sie waren so lecker. Ich habe da währenddessen noch fertig dokumentiert. Währenddessen habe ich schon so leicht blubbern gehört. Und ich habe mich voll gefreut. Weißt du, so Topfenzwetschgenknödel. Apropos, ich muss mir ja Topfenzwetschgenknödel kaufen. Kann mir dann so das Gefrierfall. Ja. Ich habe natürlich wieder viel zu viel Bröseln dazu gemacht. Und um wieder zum Thema Flüssigkeit zurückzukommen, ich habe nichts dazu getrunken. Ja, das fällt mir in letzter Zeit öfter auf, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin. Ich habe keine Wasserflaschen, also keine richtig gute Wasserflaschen, dass ich immer Flüssigkeit dabei habe, was zum Trinken. Dabei braucht man nicht einmal eine gute Wasserflaschen, es reicht ja einfach eine Flasche. Ja, aber wie stellst du zu dem Thema also Getränke in Plastikflaschen? Ja, ich trinke halt schon oft Mineral, aber auch in Plastikflaschen, aber ich kenne die Bedenken und auch die schädliche Wirkung. Wegen den Weichmacher? Genau. Aber andererseits frage ich mich immer, sind nicht diese Weichmacher nicht eigentlich fettlöslich? Da weiß ich zwing Bescheid. Ich weiß auch zwing Bescheid, aber das war halt eigentlich was, wenn irgendwer sich von euch da draußen auskennt, ihr kleinen Mäuschen, vielleicht könnt ihr uns das schreiben, ob diese Weichmacher wirklich wasserlöslich sind. Also ich weiß ja eben, dass wenn du so eine Flaschen frisch kaufst, dass sie ja egal ist, sondern dass eher durch die Bruchstücke, wenn du so Wasserflaschen länger verwendest, dass da dann eher diese Inhaltsstoffe austreten. Okay. Aber andererseits, ich meine, heute, gell, natürlich sportlich wie ich bin, fahre ich natürlich mit dem Rad überall hin und ich habe mich schon recht gefreut, wie ich diese Ausdünstungen vom Bus eingeatmet habe, wie ich so hübsch brav mit dem Radl gefahren bin, weil es war ein bisschen warm. Weißt du, da hinten beim Bus, wo dieses Gitter ist, bei den Busse, wo diese warme Luft aus. Hey, es war so kuschelig warm. Es war die Verkürzung meiner Lebenszeit. Und 3 Minuten war mir das echt wert. Das denke ich mir halt auch. Ich atme da voll schwer, wenn ich durch die Stadt fahre. Dann fahre ich da hinter die Autos nach. Nein. Oder auch wenn du bei der roten Ampel stehen bleibst, hey, ich atme das direkt ein. Ich stehe da in einer Staubwolke. Ja, aber mir trifft knapp. Ja, das ist, war mir durchaus bewusst. Also, heute geht es um die Basis unseres kulinarischen Alltags. Das ist ja das Trinken. Mhm. Falls sich irgendwer schon mal diese Ernährungspyramide angeschaut hat, auf die man sich ja beim Essen so gern reduziert. Da ist ja gar kein Getränk drauf. Sicher. Weil Ernährung ist ja Essen und Trinken gemeinsam. Das vergisst man halt voll oft. Ich habe das voll oft ohne Trinken gesehen. Also, wirklich? Ja. Echt? Ja. Ich habe das noch nie ohne Trinken gesehen, aber ich habe es dafür immer ohne der Bewegung gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen, das Trinken. Ja, weil es so, so durchsichtig ist. Mhm. Deswegen vergisst man ja häufig aufs Trinken. Ja. Aber diesem Thema widmen wir uns heute. Dem Trinken, einem sehr sagenumwogenden Thema in unserem Alltag. Ja, genau. Und jetzt kommen wir gleich zur ersten ominösen Frage, die dieses Thema umschifft. Wie viel solltest du am Tag trinken? Ich habe mal was von 2 Litern gehört, aber ich glaube nicht, dass das eigentlich ausreicht. Hast du das Gefühl, dass du mehr trinken solltest? Eigentlich schon, ja. Ja. Aber ich schaffe es oft auch nicht einmal, die 2 Liter zu schaffen. Also, ich finde es immer ein bisschen ominös, dass man sagt, ja, jeder Mensch sollte 2 Liter trinken. Mhm. Weil ich meine, es ist unabhängig, ob ich jetzt 2 Meter Menschen vor mir habe oder 1,50, weißt? Das ist halt irgendwie auch wieder so ein variables Ding. Was ich gut finde, so als Richtwert sind 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. Das finde ich ganz cool. Wie viel wäre das dann bei dir? Du Kopfrechnungsgenie. Boah, 75 Kilo, rechnen wir mit einer geraden Summe. 75 mal 3? Ja, da war man bei 225, das waren 2,2 Liter. Sagte ich es nicht, dass ich etwas mehr trinken sollte als 2 Liter? Sehr gut. Ja. Aber nämlich, was bei diesem Flüssigkeitsbedarf oft vergessen wird, ist, dass das ja der gesamte Flüssigkeitsbedarf ist. Weil die Nahrungsmittel ja ziemlich viel sicher Flüssigkeit im Tag sind. Gurke. Ja, vorher die Gurke. Die Schwindlerin unter den Gemüsen. Seht ihr da eine Sommerstory erzählen? Von der Gurke? Ja, bitte, das ist sehr spannender. Ich weiß nicht, ich glaube. Von meiner Sommeraffäre, der Gurke. Es war gerade ein bisschen einsam. Nein, vor so 2-3 Jahren im Sommer, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, man isst ja dann so gern Eis, um sich abzukühlen. Und oft, wenn man es dann irgendwo isst, so sei es am Donaustrand oder baden oder... Ja, oder man trifft sich so mit Leuten und irgendwer kommt nach, dann fragt ihr oft, soll ich Eis mitnehmen oder braucht's was zum Trinken? Und ich habe dann irgendwann angefangen, dass ich immer sage, nimm mir eine Gurke mit. Ja. Und das hat voll gepasst. Das haben dann die Leute schon so gewusst und haben mir schon die Gurken mitgenommen. Ohne, dass du es gesagt hast? Ohne, dass ich was gesagt habe. Und das war halt auch immer voll erfrischend. Ich meine, ich sag mal so eine ganze Gurke. Ja, aber ich habe schon gerne ein bisschen Salz dazu. Ja, brauchst du es so zur Balance? Ja, weil... ich habe in dem Sommer ein bisschen abgenommen, also jetzt so als Fakt über mich, wenn ihr ganze Gurke ist, vielleicht könnte es sein, dass diese übermäßige Anzahl an Flüssigkeit mein Darm nicht sehr gut halten kann. Mhm. Hätte das vielleicht ein bisschen Salz dazu. Ja, gebracht. Also vielleicht ist das echt eine ganz gute Möglichkeit. Es gibt ganz, ganz kleine, ca. 2 cm hohe Salzstreuer, die kann man super zum... Hast du sowas? Ja, wir haben sowas. Wo? In der Küche. Der kleine Salz. Ja, der von dieser bekannten oberösterreichischen Marke. Ja, von damit Bieren. Genau. ja, sowas kann man sich da mitnehmen, stimmt. Mhm. Aber ja, weil ja der Flüssigkeitssalzhaushalt ja voll gemein ist. Wenn man so viel schwitzt. Oder wenn man zu viel trinkt. Also ich habe ja mal gehört, dass es gefährlich wird ab 8 Litern, dass man halt dann... überwässert und dass die Zellen dann reißen und dann stirbt man. Okay. Ja, sicher stimmt. Aber ich hab mir eh gedacht, dass du wahrscheinlich deine Story da erzählst, die du mir schon so öfters erzählt hast, wenn es ums Trinken geht. Ich bin Sieger eines kleinen Wettbewerbs. Du meinst, du bist knapp dem Tode entronnen. Ja, im Zuge eines Wettbewerbs, wo es um Mineralwasser trinken gegangen ist. Wie viel hast du da nochmal getrunken? 4 große Flaschen Mineral, also 4x1,5 Liter, 6 Liter. Hey, ihr habt echt Zwängunterhaltung gehabt da oben am Land, wie du in der Jugend warst. Das war schon in der Stadt. Ja, das war also ein Wintertag und da haben wir sie wieder mal getroffen auf dem Wettbewerb. Entschuldigung. Und da haben wir sie wieder mal getroffen auf dem Wettbewerb. Genau. Habt ihr euch da explizit getroffen zum Wasser trinken? Genau, das hat natürlich ein bisschen Vorbereitung gehabt. Man hat sich natürlich auch ein bisschen dehydriert? Darauf vorbereitet. Ja, man hat vorher nicht recht viel getrunken und es war halt dann wirklich erstaunlich, dieses Phänomen, dass man halt dann wirklich Bock auf Salz kriegt. Man kriegt richtig Gust auf Salz und kann das Salz pur aus der Hand essen und es schmeckt genial, weil dann halt der Körper sagt, dass man das gerade wirklich, wirklich braucht. Und es ist auch ein Rauschzustand auf so viel Wasser. Also es, hast du Farben gesehen? Nein, das nicht, aber es fühlt sich kribbelig auch in die Hand und dann ist ein bisschen schwindelig. Also nicht zu Hause nachmachen. Ja, bitte nicht. Also bleibt im kauft euch eine Kulturkarte oder trefft euch einmal mit eurer Omi. Das sind alles bessere Vorschläge, als wie einfach so viel Wasser zu trinken. Aber ich habe es ja auch nicht gemacht, damit es ihr nicht machen müsst. Ah, okay. Danke, dass du mich davon befreit hast. Dass also ich bei diesem Wettbewerb ist er gekotzt worden und so weiter. Also Entschuldigung, diesen Ausdruck. Aber ja, es ist. Ich finde nur immer besser, als wie wenn du es bröckeln sagst. Ja. Na, aber um nochmal auf das zurückzukommen, wie viel man jetzt eigentlich wirklich trinken sollte, eben in die normalen Lebensmittel ist auch schon recht viel Flüssigkeit drin, eigentlich reichen 1,5 Liter aus. Okay. Und andererseits muss man sagen, es ist ja voll abhängig von dem, erstens einmal, wie viel schwitzt man. Ich bin zum Beispiel eine Person, die ganz gerne mal recht viel schwitzt und so, und deswegen brauche ich halt auch recht viel zum Trinken. Geht mir genauso. Ja. Also aber eigentlich nicht nur bei Bewegung. Ja, oder es ist halt viel heiß draußen und das ist halt dann auch voll variabel. Aber ich glaube, wenn jeder Mensch also schon mal so auf 1,5 Liter am Tag kommt, dann ist das schon mal einfach echt, das ist die Basis. Also ich finde das ganz, ganz gut. Das waren 0,27 kleine Gläser Wasser. Sollte man eigentlich schaffen über den Tag. Ja, aber das ist das irgendwie. Das Problem ist halt auch, ist das jetzt mit dem Kaffee so, dass der entwässert oder hilft der trotzdem zum Wasserhaushalt? Eine sehr knifflige Zwischenfrage von dir. Weil, wenn ich mir meine Tage so anschaue in der Arbeit, da trinke ich fast kein Wasser, aber sehr viel Kaffee. Ja, es ist so, wenn man jetzt an den Koffeingehalt gewöhnt ist und auch an die Menge vom Kaffee, dann kann der Körper das kompensieren und dann kann man diese Kaffeemenge durchaus zur Flüssigkeit zählen. Man sagt aber auch eben, bis zu 4 Tassen Kaffee am Tag sind sogar noch gesundheitsförderlich. Zum Beispiel bei dir, du bist ein Mann, du hast eine Prostata, wirkt der dann noch gegen Prostata und Blasenkrebs. Jawohl. Aber über 4 Tassen sollte man nicht trinken, weil dann hat es nämlich entgegengesetzte Wirkungen. Okay. Aber und dann, wenn du es gewohnt bist und genau, das regelmäßig trinkst. Genau, der Scheideweg bei 4 Tassen. Ja, und kein Tropfen mehr. Genau. Wie groß sind die Tassen? Ich glaube, das ist halt auch ein Gewöhnungseffekt. Und eben, was trinkst du? Trinkst du einen Filterkaffee oder einen Espresso oder diese Schmafu-Kapseln da, wo voll bitte Automat. Das Kilo 30 Euro kostet? Vollautomat. Bitte Vollautomat. Ja, weil da trinkt man mehr. Genau, draufdrücken und gehen wir. Und das ist auch der Grund, wieso du da niemals einen Vollautomaten zulegen solltest. Ja, es ist absolut schädlich für mich. Nein, aber 1,5 Liter reichen eben vollkommen aus. Was glaubst denn du? Also was ich mache ist, ich trinke halt immer gleich einen halben Liter. Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn, dass ich mir ein kleines Glas Wasser herrichte. Weil das ist sofort leer und irgendwie befriedigt das mir Durstgefühl überhaupt nicht. Und ich könnte es mir jetzt auch nie vorstellen, dass ich nur süß trinke. Also, oder jetzt, dass das immer Apfelsaft gespritzt oder Verdünnsaft sein muss. Also mich befriedigt persönlich eigentlich nur das normale Wasser. Oder dieser Tee, der immer empfohlen wird. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein zusätzlicher Gimmick. Es ist cool, so ein zusätzlicher Geschmack. Aber jetzt so, dass, ich meine, ehrlich gesagt, jetzt muss ich mir schon so viel Gedanken über mein tägliches Essen machen. Wasser ist sowieso das Beste für den Körper. Und da brauche ich mir dann keine Gedanken mehr machen. Und ich meine, wir haben voll das gute Wasser. Ich bin voll der Monolog, oder? Nein, passt schon. Wir haben voll das gute Wasser. Noch. Ja, nutzen wir es, trinken wir es, solange es noch gut ist. Ja, gegen einen Durst hilft es einfach am besten und ja, es ist überall ja, süße Getränke. Fast gratis oder ja, es gratis. Ist, ja, total. Findest du es eigentlich so cool, dass wir in Österreich jetzt solche Wasserspender haben? So wie in den USA, die voll Bakterien verseucht sind. Oder hättest du gern sowas? Gibt es da nicht irgendwie eine Form, wo man es nicht verbakteriert? Sicher, man muss putzen. Na, dann nicht. Wenn es hat, dann ist dann weil ich war ja am Montag am Abend bei einem ehemaligen Studentenjob von mir, den ich, obwohl ich kein Student mehr bin, noch immer habe. Und da beim Eingang haben wir nämlich so einen US-amerikanischen Wasserspender stehen. Wasserspender. Wo nie wer trinkt. Ich habe diesmal getrunken, weil ich war wirklich durstig. Ah. Ist der wie den ganzen Tag unterwegs, viel zu wenig getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, passt, probier. Ich habe nicht trinken können. Ich habe mich voll anpotzt. Ich war unfähig. Ja, aber ich habe wirklich, da ist ja dieses Metallding sie so rauf. Da muss man ja so. Nein, da ist zuerst noch, also drunter, das ist nur so eine Öffnung. Und da schierst es so aus, so fontänenmäßig. Und oben ist so eine kleine Metall-Nupsi-Ding sie. Und da legt man so seine Wange drauf, bevor man druckt, weil da hat man sozusagen, das ist so ein bisschen, wie wenn du beim Optiker bist. Ah, du warst doch nie beim Optiker, oder? Das ist circa so, wie wenn du beim Zahnarzt bist und man macht dieses Röntgen von die Zähne, wo man seine Stirn anlegt. So in der Art ist das. Und ich habe mich voll anbotzt. Es hat ausgeschaut, als ob ich mich angemacht hätte. Weil es ist an meinem Kinn hinuntergetropft in meinen Schritt. Na, du musst nur mehr üben. Ja. Hast du es dann hingebracht oder hast du gar keinen? Ich habe einen Schluck getrunken mit voll viel Luft. Es war echt nicht befriedigend. Ich meine, das Wasser war jetzt so von der Qualität her ganz cool. Und was nämlich auch ist, es ist nicht mit Sauerstoff. Also so wie wenn du es beim Hahn trinkst und wo es nämlich voll auftrast, ich meine, wenn du es wenig auftrast, hast du es ja so, dass du keine Luftblase drin hast. Aber im anderen, wenn du halt so arg in den Wasserhahn auftrast und voll wie so Wasser aufsaugst, das hast du überhaupt nicht. Okay. Da drückst du das richtig dicht rein. Ja, Wasser. Aber es ist irgendwie so eine traurige Fontäne, weißt du? Es ist jetzt nicht so wie am Genfer See, wo halt was Meter hoch in die Meter hoch. Immer so ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Nein, nicht, weil es kann der Genfer See sein und es ist zum Trinken wahrscheinlich dann auch ungemütlich. Ja. Dann verlierst du deine Zähne. Genau, das ist so ein ganz so trauriges Fontänchen. Wie so ein Typ, also du bist kein Fan von diesen Wasserspendern. Ja, solche brauche ich auch nicht, aber irgendwelche öffentlichen Wasserleitungen und Brunnen kann man auf jeden Fall einrichten, weil man ist jetzt schon froh im Sommer, wenn man schön irgendwo hingeht. Beziehungsweise gibt es ja auch den Trick mit dem Gasthaus, dass man sich einfach schön auf die Toilette verzieht und sich einfach am Waschbecken sich dort bedient. Das finden ja voll viele Leute grauslich. Ja, voll viele Leute sind auch schräg. Ja, das ist auch wieder korrekt. Findet ihr das, also ich persönlich finde das auch ein bisschen eklig. Machst du das? Das finde ich ein bisschen eklig. Auf der Toilette in einem Gasthaus Wasser zu holen. Nicht in der WC-Schüssel, sondern... Nein, ich habe jetzt gerade gesagt, manche Menschen finden es eklig, aber ganz ehrlich gesagt, ich finde es eklig. Ja? Ja, aber habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber dann hoffe ich immer voll, dass keiner einer kommt, dass ich mich nicht schämen muss. Ja? Mit solchen äußerlichen Einflüssen lebe ich ganz nicht. Was hinter mit einem Bierflaschel das Wasser ausdrängt, dann sich nochmal anfühlt mit Wasser. Damit das Wasser zwischendurch trinkt. Ja, das ist aber ehrlich gesagt total toll. Und das ist eine wunderbare Maßnahme, die ehrlich gesagt auch zu diesem Thema passt. Ist das aber nicht doch das Gleiche? Also. Oder same, but different. Also ich find's voll cool, weil man nämlich jetzt wenn ich auf Konzerte bin, wo man voll tanzt, ist nämlich so ein Glasel voll hinderlich, weil das schüttet man immer aus. Und andererseits, ich trinke ja dann zwischen einem Bier oft dreimal aufgefüllt zur so Bierflasche mit Wasser. Du das auf? Ja, eher auf der Toilette! aber ja, stimmt eh. Ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen eklig. Aber andererseits, da gehe ich immer, weil das ist ja dann immer in der Kapo, und dann gehe ich da immer aufs Behinderten-WC, weil im Behinderten-WC ist nämlich das Waschbecken in der Toilette drin. Das heißt, das kann mich keiner beobachten, wie ich meine Bierflasche auffülle. Ha! Fakt Nummer 1. Aber jeder weiß, dass es drinnen, oder jetzt weiß jeder. Nein, weil das schaut, ja, jetzt vielleicht, jetzt vielleicht, aber zweitens ist es auch sehr gut, dass man sich am nächsten Tag regeneriert fühlt und nicht so austrickert und nicht so einen Brand entwickelt, nein, wenn man zwischendurch ein Wasser trinkt. Ich finde es ja gar nicht eklig eigentlich. Wirklich nicht? Nein. Es wird das nur, dass du mich herausforderst. Ich will dir ein bisschen spiegeln. Ja, danke. Es ist dir gelungen. Ja? Ja. Haube ab für dieses Thema. Ja, wie cool. Aber du hast vorher schon gesagt, du glaubst, dass du viel zu wenig trinkst. Glaubst du, wir vergessen manchmal aufs Trinken, so im Alltag? Manchmal, ja. Vielleicht. Ja. Wenn es nicht gerade wieder so ein wilder Teetag ist oder, ja, keine Ahnung. Ich bin halt auch der Typ, wenn er dann einen Durst hat, dann trinke ich meistens gleich mal einen halben Liter auf einen Sitz und riecht mir dann gleich noch ein Glasl her und das nehme ich dann mit. Voll, das mache ich bist du halt schnell dann einmal auf 2 Liter, glaube ich. Aber was das so nervig ist, ich muss dann halt einfach so oft pissen, gell. Ich muss so oft auf die Toilette. Ja. Das ist, und das nervt, obwohl andererseits ist das oft dann eine Pause von der Bürozeit. Ja, und das ist ja auch gut für den Körper, wenn man regelmäßig ein bisschen durchspült. Genau, der Körper muss gespült werden, um zu funktionieren. So schaut's aus. Aber ich glaube schon, ehrlich gesagt, also gerade diese Getränkeabteilungen im Supermarkt, dann das ist halt, das sind nicht alles für mich die puren Süßigkeiten. Naja. Und das ist eigentlich nichts anderes. Und das ist eigentlich total, also ich erlebe es ja oft, dass da so Leute einkaufen gehen, die kaufen sie das so im 6er-Tragerl, wirklich so diese 1,5 Liter, diesen Apfelsaft, wo du weißt, du schaust das an und du weißt, das ist ja ein Getränkevorrat, die trinken das. Oder es gibt ja auch voll viele Menschen, die Wasser grauslich finden, die kein Wasser trinken können. Da muss entweder Saft dabei sein oder es kann gar kein Wasser sein. Also ein Sprite und Fanta und wie auch immer ja, der ganze Süßigkeitenkram heißt. Ja, eher, aber selbst wenn das immer Apfelsaft ist, weißt, wenn du das ein Drittel aufspritzt, hast du halt trotzdem einen halben Liter puren Saft am Tag. Und ich meine, Apfelsaft hat halt nochmal so viel, fast so viel Zucker wie Cola. Mehr, glaube ich, oder? Nein, ich glaube, es ist ziemlich ähnlich. Okay. Ist ziemlich ähnlich. Und das ist halt irgendwie was, wo man sich dann schaffen. Und außerdem, wie weit kommen wir eigentlich in einer Gesellschaft, wo wir kein Wasser mehr trinken wollen? Ich meine, was, das ist irgendwie auch schon wieder so snobistisch erste wird. Ja, Gatorade ist viel besser. Wow, oder dieses O2-Wasser. Um da jetzt keinen Namen zu nennen. Aber ich meine, diese ganzen, oder ich meine, Fiji, es gibt ja sogar Wassersommeliers. Ja, habe ich auch schon gehört. Aber den haben sie ausgetestet und er hat selber eine ziemlich schlechte Treffsicherheit gehabt, woher das Wasser kommt. Okay. Das habe ich ein bisschen traurig gefunden. Oh je. Na, aber das Problem ist ja, wenn du was Gezuckertes trinkst, dass das einfach überhaupt nicht zu einer Sättigung führt, als wie du isst der Süßigkeit. Das sättigt irgendwann einmal. Mhm. Du könntest unendlich viel zuckerhaltige Getränke trinken und das führt aber nie zu einer Sättigung, obwohl das gleichzeitig voll viel Energie liefert. Ja, ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo ich zum Teil am Tag so 2 Liter Cola-Flaschen getragen habe, so große. Weißt du was? Ja. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um uns zu meinem Wissensteil überzuleiten, was ich recherchiert habe. Hast du das schon durchgelesen? Nein, bitte. Okay. Ja, dann kann ich das nämlich jetzt wunderbar aufziehen. Bring mich ein. Wie ich jetzt gerade gehört habe, du trinkst gern Cola. Also manchmal, ja, das ist ein Genussgetränk. Du trinkst es fast täglich. Das ist ein Genussgetränk. Ich bin voll froh, dass ich von meiner Cola Zero-Sucht wieder runtergekommen bin und mittlerweile eigentlich fast Cola ist schrecklich. Ja. Also okay, du trinkst ja ganz gern Cola und da habe ich nämlich was Interessantes für dich herausgefunden. Oje, wahrscheinlich auch für euch ein bisschen. Wahrscheinlich werde ich danach kein Cola mehr trinken. Nein, es geht gar nicht tendenziell um das Cola, sondern um eigentlich prinzipiell um die Kohlensäure. Und wenn ihr da draußen auch gern was mit Kohlensäure trinkt, es gibt einen ganz interessanten Fakt darüber. Bitte. Weil ich habe deswegen das Cola eigentlich genommen, weil auf was kann man am besten rülpsen? So richtig brachialisch, um sie wie beim König der Löwen am Löwenfelsen zu fühlen. Auf Cola. Ja, genau. Also ich glaube, man hört die 2 Kilometer weiter noch. Und mir auch, weil ich nehme mich da gar nicht raus. Aber wenn du jetzt anfangen würdest, bei der NASA zu arbeiten und Cola auch im Weltall trinken würdest, würdest du dort nicht rülpsen können. Weil nämlich das CO2 dann nicht nach oben steigt. Aha. Wow, was passiert dann mit dem CO2? Ja, ich schätze mal, es bleibt im Magen. Irgendwann geht es wahrscheinlich, trinken deswegen Astronauten nichts mit Kohlensäure. Und kein Ahoi-Brause. Hä? wie sollte man einen Allausflug überleben ohne eine Halbrause? Na, vielleicht wird das voll schrecklich dann, dass es voll zu Koliken kommt und so im All, wenn du was mit Kohlensäure konsumierst. Auf alle Fälle kannst du nicht rübsen. Okay. Ja. Spannend. Gell, Heimatdacht. Ja. Singen haben wir doch, das erzähle ich einmal. Dann muss ich meinen nächsten Allurlaub doch noch canceln. Ohne rübsen geht's ja gar nicht. Würdest du gerne ins All fliegen? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist derzeit noch ein bisschen umständlich. Teuer. Teuer und umständlich, ja. Und zeitaufwendig mit Vorbereitung, keine Ahnung. Ja, irgendwann einmal vielleicht, wenn es dann schon mal mit dem Katapult so ein bisschen in die Stratosphäre reinschießen können und dann geht es schnell einmal, dass du oben bist, dann schon. Aber, Ich glaube, ich sollte zuerst einmal anfangen, dass ich mir überhaupt Achterbahn fahren traue. Ehrlich gesagt, dieses Wendelstiegenhaus da, dieses Runde reicht mir schon. Das ist mir schon genug Fun in meinem Alltag. Meinst du die Lavendeltreppe? Die Lavendeltreppe, ja. Das reicht mir ehrlich gesagt schon. Wenn ich die da 3-4 Mal am Tag auf und runter hirsch. Das ist für mich schon die reinste Achterbahn. Voll. Ja, Wissensteil, war das oder geht's noch weiter? Nein, ich habe mir doch diesmal heute einmal short. Okay. Ganz kurz. Alles klar, das war der Wissens. Und natürlich etwas, was jeden betrifft, weil. Hey, so eine Woche in dem Weltall, das verbringt jeder mal, das gehört dazu. Aber ist eigentlich total logisch. Ist total logisch, weil Kohlendioxid steigt in der Schwerelosigkeit nicht nach oben. Und es muss nach oben steigen, um rübsen zu können. Ja, vielleicht auch die perfekte Umgebung für Refluxpatienten und Patientinnen. Naja. Reha im All. Aber. Kannst du dir vorstellen, warum glauben eben die Menschen prinzipiell, dass sie zu wenig trinken, obwohl, wenn man sich so die Zahlen anschaut, die Menschen ausreichend trinken. Außer natürlich mit zunehmendem Alter, wo das Durstgefühl abnimmt und die Leute das Trinken echt vergessen und nur mehr ein Glas Wasser am Tag trinken. Und solche Menschen gibt es aber auch, also so in unserem Alter, die wirklich nur ein Glas Wasser am Tag trinken. 0,2 Liter. Ja, gibt's. Habe ich auch schon erlebt. Aber warum glaubst du das? Boah, schwer zu sagen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das mehr so Aufklärungsarbeit war, weil wir ja immer gehört haben, auch schon von klar auf, wo uns immer mit die Getränke nachgerannt worden ist. Trink mehr, du musst was trinken. Und dann hört man eben, ja, die Menschen trinken viel zu wenig, sie müssen mehr trinken und sie müssen das Richtige trinken. Ich glaube, dass deswegen dann bei jedem irgendwie so ankommt, ich trinke zu wenig, obwohl man vielleicht eher ausreichend trinkt. Ja, vielleicht muss man dann halt einfach einmal echt so auf und so Aufnahmeprotokoll. Auf und ab. Wie Abgabe. Auf? Also ein Miktionsprotokoll. Ja, quasi. Stimmt. Da kriegt das man nämlich so einen riesigen Kanister, gell? Habe ich schon gesehen. Ich habe das ohne Kanister erlebt. Was? Wie hast du das dann gesammelt? In einem Becher. Und abgemessen. Ja, aber das geht ja über 24 Stunden. Ja, das lag ich weg, nachdem ich mir notiert habe, wie viel Milliliter das war. Ah! Das ist nicht so reinig, wie wenn ich dann so nach 24 Stunden einen Kanister. Ja, aber das machst du dann im Krankenhaus. Du machst im Krankenhaus. Du schreibst aus, wie viel du trinkst und dann pisst du in diesen Kanister rein. Und ja, dann bringst du den hin und der wird halt analysiert. Ein 24-Stunden-Miktionsprotokoll. Ah, okay, weil Miktion heißt ja urinieren, also pissen. Ah. Die Miktion. Miktieren. Nicht zu verwechseln mit der Mikwa. Naja, also es geht hier um Miktion. Genau. Ja, ich glaube eher, dass daran liegt. Ich glaube auch, dass wir einfach da von der Kindheit eben echt dieses noch einer von den Eltern, dass wir mehr trinken sollen. Ich glaube, das prägt einem schon dann fürs restliche Leben. Kindheit prägt dann sicher fürs restliche Leben. Oder was? Hast du sicher recht, Pia. Danke, dass du mir recht gibst. Habt ihr das Gefühl, dass ihr zu wenig trinkt? Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl nicht, weil ich trinke jetzt nur was, bevor ich dann in den Abenddienst düse. Und aber ich merke schon wieder, ich hab so ein sämiges Mundgefühl. Zu viel Kaffee trinken wir einfach heute den ganzen Tag. Und ein bisschen zu wenig gegessen, ein bisschen zu wenig getrunken. Aber der Wein war sehr gut zum Mittagessen. Ausgezeichnet. Ja. Das war mein Gönnmoment an diesem Tag. Dieses, ja, mal was zu essen. Aber einen Durst habe ich jetzt schon. Das wird jetzt auch gut werden. Tee oder Wasser? Trinkt zusammen einen Schluck, Leute, falls ihr zuhört. Nicht. Die Dehydration ist ein schleichender Tod, habe ich immer von meinen ehemaligen Mitbewohner gehört. Das hätte dann, ich noch recherchieren dann, können. Dann hat er immer angestoßen mit seinem Bier. Also 1%, wenn du von deiner Körperflüssigkeit verlierst, da entwickelst du ein Statusgefühl. So fein geht das nämlich. 1% von der Körperflüssigkeit? Ja. Also man sollte da eigentlich wirklich mehr auf sich selber hören. Haben wir da mal gelernt. Aber eben, gerade Durst, ich hätte es ja gesagt für einen Humbug, dass wir Durst und Hungergefühl durcheinander bringen. Also weil das habe ich ja so gelernt. Aber eigentlich, ja, obwohl, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich einigermaßen normales Essverhalten habe für eine Diätologin. Aber mal schauen. Also ich habe noch nie jetzt aus Unabsicht 3 Tage lang nicht was getrunken und dann bin ich draufgekommen, hoppala, ich habe ja gar nichts gegessen. Oder umgekehrt. Ja. Das ist ein Schwachsinn, glaube ich. Ja, ich weiß, man kann das irgendwie eh noch so von sich selber ausgehen, aber vielleicht können Sie uns ja berichten. Ist euch das schon mal so gegangen oder erlebt ihr das öfters? Das war halt spannend. Kommt drauf an, was man trinkt. Wenn man Mousse au Chocolat trinkt, dann... Nein, wir müssen einfach die Stichprobe vergrößern, weißt du? Um einfach ein valideres Ergebnis zu bekommen. Wie meinst du, welche Stichprobe? Ja, jetzt habe ich die befragt, du hast mich befragt. Ach so, das ist jetzt vielleicht qualitativ. Das Publikum? Ja, genau, das Publikum. Aber um es quantitativ wird, brauchen wir eure Meinung. Also ich verwechselt Durst und Hunger nicht. Aber vielleicht dieses Gustergefühl, dass das eigentlich auf ein Durstgefühl zurückzuführen ist, das kann ich mir durchaus vorstellen. Na, auf alle Fälle, es ist bestimmt gut zu trinken, hilft auch gegen Fettsucht, Adipositas oder Gewichtszunahme. Oft auch gegen Kopfweh. Ja, das stimmt. Aber da sollte man schon am Abend davor was trinken. Zum Beispiel, indem man sich seine Bierflasche öfters mit Wasser auffüllt. Naja, aber im Alltagsgebrauch gibt es manchmal Kopfweh-Sachen, wo einfach viel drängen, was hilft. Das ist nicht immer alkoholbedingt. Ja, damit kommen wir eigentlich heute schon wieder zum Ende. Wir möchten uns sehr herzlich bedanken, dass ihr diesmal wieder zugehört habt. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Es war toll. Sagt uns, wie es euch gefallen hat.